Bundesinnenminister Horst Seehofer hat auf den wachsenden Druck auch aus den eigenen Reihen reagiert. In der Süddeutschen Zeitung versprach der CSU-Politiker, dass er sich zum Datenklau öffentlich äußern werde, spätestens bis Mitte der Woche. Er wolle die Bevölkerung nur mit belastbaren Fakten und nicht mit Vermutungen informieren, so Seehofer in der Süddeutschen. Sein Versprechen: Die Öffentlichkeit wird alles erfahren, was ich weiß. Das Innenministerium bestätigte dies auf Nachfrage und nannte Dienstag oder Mittwoch als mögliche Termine. Im Laufe des Wochenendes gab es deutliche Kritik am Innenministerium, aber auch am ihm unterstellten Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, das für die nationale Cybersicherheit und die Sicherheit der Regierungsnetze zuständig ist. SPD-Digitalpolitiker Jens Zimmermann sagte gestern in der ARD: Ich muss auch sagen, bin auch vom Innenminister enttäuscht. Herr Seehofer hat jetzt, glaube ich, 3 Tage in irgendeinem Kloster in Bayern verbracht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er sich an die Spitze stellt. Etwas gemäßigter im Ton, aber ähnlich in der Sache, drückt es heute Patrick Schnieder, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, im Gespräch mit dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio aus. Wir alle wissen das erst in der Politik seit 2 Tagen. Und wir haben noch kein komplettes Bild. Das muss man auch dem Innenminister zugestehen, dass er sich jetzt mal die Kenntnisse verschafft, dass wir wissen, was passiert ist. Und dann ist er natürlich zum Handeln aufgerufen, denn hier geht es um eklatante Sicherheitsinteressen. Und das ist natürlich sein Ressort. Wer wusste wann was und wer hat wann wen informiert? Das sind nur 2 von vielen offenen Fragen bei der Aufarbeitung des Datenskandals. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nach eigenen Angaben am vergangenen Freitagmorgen von dem Datenklau von hunderten Politikern erfahren. Am Montag werde er sich mit Arne Schönbohm, dem Präsidenten des BSI, und dem Bundeskriminalamt zusammensetzen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, steht parteiübergreifend in der Kritik. Es gibt gleich mehrere Vorwürfe. Das Amt hat den Umfang der veröffentlichten Daten via Twitter im Dezember nicht erkannt und hat deshalb zu spät die Abgeordneten informiert. Zudem hat das BSI Freitag und Samstag widersprüchliche Angaben zu seinem Wissensstand gemacht. Für FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist das eine Enttäuschung. Er sagte dem Sender NTV am Rande des Dreikönigstreffens in Stuttgart: Das BSI hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ein Präsident, der erst erklärt, man wisse Anfang Dezember von den Vorgängen, um jetzt zurückzurudern und zu sagen, man wisse es eigentlich erst seit dem 3. Januar, der muss sich fragen lassen, ob er der richtige Mann dieser Position ist. Wie geht es jetzt weiter? Die Suche nach dem Täter oder den Tätern läuft. Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, deren Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität die Ermittlungen führt, will sich derzeit aus taktischen Gründen nicht äußern. Auch das Bundeskriminalamt weiß nach eigenen Angaben noch nicht, wer der Täter ist. Unbekannt ist, ob sie aus dem Inland oder dem Ausland kommen. Unklar bleibt auch das Motiv. Im Fall des massenhaften Datenklaus bei Politikern und Prominenten sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen nur etwa 50 von fast 1000 Fällen schwerwiegend. Hier wurden größere Datenpakete wie Privatdaten, Fotos und Korrespondenz veröffentlicht. Für die politische Aufklärung ist eine Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag angesetzt. Auch der Ausschuss für die Digitalagenda wird sich treffen. Das Thema Datensicherheit beschäftigt auch die Bundesregierung. SPD-Justizministerin Katharina Barley fordert nach einem Bericht der Welt am Sonntag strengere Sicherheitsvorgaben für Softwarehersteller und Betreiber von Internetplattformen. Rückendeckung bekam sie dabei vom SPD-Fraktionsvorsitzenden in Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Damit werden Leute erpressbar. Das ist Hausfriedensbruch im digitalen Zeitalter, was da begangen worden ist. Und deswegen hat das eine neue Dimension angenommen, wo man nochmal nachdenken muss, braucht man neue gesetzliche Rahmenbedingungen oder nicht. Ich bin froh, dass die Bundesjustizministerin sich dieser Sache jetzt angenommen hat. Aus dem Datenskandal ist über das Wochenende auch eine innenpolitische Debatte geworden.